ARD. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Original-Krimiserie Dickie Dick Dickens mit dem Titel Ich bin nur ein kleiner Taschendieb. Schön, dass Sie dabei sind. Schon nach der ersten Radioausstrahlung 1957 kündigten die begeisterten Hörermeldungen den großen Erfolg von Dickie Dick Dickens an. Um die Manuskripte zu besprechen, kam immer öfter Besuch vom Bayerischen Rundfunk nach Hamburg, wo ich damals mit meinen Eltern lebte. Als ich meinen Vater fragte, wo ist denn Bayern, sagte er nur, das ist sehr weit weg. Aber irgendwann war es dann soweit. Wir packten unsere Sachen, mein Schulbesuch wurde zeitweise ausgesetzt und wir reisten nach München. Für mich ein großes Abenteuer. Im Bayerischen Rundfunk, wo die Hörspiele um Dickie Dick Dickens produziert wurden, kannten schon viele Leute meine Eltern. Ich wurde nett begrüßt und bekam vom Regisseur Walter Netsch ein Münchner Kindl aus Schokolade geschenkt. Doch hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte des gefährlichsten Verbrechers, dessen Füße je die Erde Amerikas betreten haben. Die Geschichte von Dickie Dick Dickens. Die Geschichte des Mannes, der später unter dem Spitznamen The One Million Killer of Chicago in die amerikanische Geschichte einging. Auf Deutsch, der Millionentöter von Chicago. Bis heute ist nicht restlos geklärt, wer ihm diesen Spitznamen verliehen hat. Man vermutet, dass es Mami Tobodatsch gewesen ist, die ihn erstmalig so genannt hat. Eine Pensionsvermieterin im Ladenknackerviertel von Chicago, bei der Dickie Dick Dickens 2,5 Monate gelebt haben soll. Fest steht jedoch, dass der Spitzname der Millionentöter von Chicago eine Übertreibung ist. Denn nach vorsichtigen Schätzungen sind nicht mehr als 862 Menschen der mörderischen Kugel Dickie Dick Dickens zum Opfer gefallen. 862 Kugeln, die den Pistolenlauf des Mannes verlassen haben, dessen atemberaubende Geschichte wir Ihnen erzählen. Eine Geschichte, die an einem heißen Julitag des Jahres 1924 beginnt. An diesem Tage war es erst einmal passiert, dass Dickies haariger Zeigefinger den Abzugsbügel eines 12mm Colts zurückgezogen und ein Menschenleben ausgelöscht hatte. Ja, so ungefähr mag es geklungen haben. Tom Coughlin war Dickies Opfer gewesen, ein Taschendieb aus dem Südosten der Stadt. Tom Coughlin war in der größten Verbrecherbande der damaligen Zeit organisiert, in Jim Coopers Gangstersyndikat. 162 Verbrecher machten sich einige Tage später auf, um den Mord an ihrem Genossen zu sühnen. 162 Verbrecher, bis auf die Zähne bewaffnet, durchstreiften die Stadt. Straße für Straße, Gasse für Gasse, Haus für Haus. 162 Pistolen waren geladen mit tödlichem Blei, das einem Manne bestimmt war, Dickie Dick Dickens. Eine große Ehre, die man dem damals noch unbekannten Einzelgänger angedeihen ließ. Doch Jim Cooper, der Gangsterkönig, ließ nicht mit sich spaßen. Schockschwere Not, ich lasse nicht mit mir spaßen. Das war Jim Cooper. Nach verbürgten Zeugenaussagen übrigens einer der längsten Sätze, die der wortkarge Unterweltsfürst je formuliert hat. Und so trieben denn 162 Verbrecher den kleinen Dick aus seinem Unterschlupf, trieben ihn auf die Straße, wo er, zusammen mit seiner Braut Effie Marconi, hilfesuchend ein Auto anhielt. Hallo! Hallo! Gott sei Dank, Herr Hill. Was gibt's? Entschuldigen Sie bitte, können Sie uns ein Stück mitnehmen? Wieso? Wir müssen dringend zur Stadt. Warum? Wir sind in Gefahr, wir werden verfolgt. Von wem? Von einer Verbrecherbande, von Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben. Kenn ich. Ach nee. Bin selbst Jim Cooper. Diese Pistole ist geladen. Also nimm die hier nach, Dickens. Jim Cooper selbst. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja. Trifft sich gut, was, Jim? Meine Pistole ist nämlich auch geladen. Lustig. Ja. Was? Ja, ich lach mich bald tot. Das wäre wirklich eine hübsche Idee, Jimmy. Dann brauchte ich dich nicht tot zu schießen. Dick, du willst doch nicht etwa... Aber Schätzchen, wie kannst du nur sowas von mir denken? Natürlich will ich nicht.

Der Chef ist ganz klein gewesen, als er mit ihm gesprochen hat. Ganz klein. Aber Dick Dickens hat ihm was gepfiffen. Er hat abgelehnt. Stattdessen hat er das Bananenverkäuferviertel. Hör doch endlich mit deinen dämlichen Bananen auf. Nein, höre ich nicht. Unser einer hat auch seine Rechte. Ach, was? Und ich sage dir, Harry, ich stehe nicht allein. So. Ich habe sämtliche Taschendiebe Chicagos hinter mir. Und wenn sich Jim Cooper nicht besinnt, treten wir aus der Organisation aus. Na. Dann kann er sehen, wo er die Armbanduhren für seine Ballettraten herkriegt. Das sage ich dir, du. Das sage ich dir. Ja, mein liebes kleines Kindchen. Ein kleines Geschenk, hä? Oh, einen brillanten Armband. Oh, ja. Danke, Jim, danke. Ja, naja, nimm schon. Und halt sie näher. Es ist noch aus dem Nachlass von Tom Coughlin. Oh, von Tom Coughlin, der Gute. Und weißt du, wo er es her hatte? Ja, vom Arm einer Sockenhalter-Schnallenfabrikantin. Oh, war sie reich? Sehr. Typisch Tommy. Er sucht sich immer nur die Reichen aus. Er war ein guter Mensch. Sehr. Und jetzt darf ich das Armband tragen? Oh, Jim. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Schätzchen, aber ich weiß es, Schätzchen. Ja. Ich weiß es sehr. Ja, was ist denn? Ich bin's, Chef. Ja, keine Zeit. Ist aber wichtig, Jim. So. Sehr. Na, schieß los. Mach's kurz. Chef, die Leute revoltieren. Ach! Die halten die Vereinbarung, die du mit diesem Dickens getroffen hast, nicht für fair. Na und? Die drohen sogar damit, aus der Organisation auszusteigen. Dann leg sie um. Ich fürchte, das sind zu viel. Durch die Verluste beim letzten Eisenbahnattentat ist unsere Stärke sowieso stark reduziert. Und du weißt selbst, wie schwer es ist, ordentlichen Nachwuchs heranzuziehen. Gut. Lassen wir sie leben. Ich hielt es wirklich für ratsamer, diesen Dickens aus der Welt zu schaffen. Sag mal, Harry, bist du eigentlich übergeschnappt? Wieso? Ich habe Dicke Dick Dickens mein Wort gegeben. Was? Ja, weißt du, was das bedeutet? Was, Dickens hat dein Wort? So. Oh, schade. Dann geht das natürlich nicht. Dann können wir ihn nicht aus dem Verkehr ziehen. Das ist wirklich schade. Nichts ändern. Ja, nur, Chef, ich weiß gar nicht, wie ich die Leute beruhigen soll. Die sind der Ansicht, dass du in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen hast. Du bist lasch geworden. Sie sagen dir, fehlen die Ideen, du hast keine zündenden Einfälle mehr. Früher so meinen sie, hätte dir ein Mann wie Dickens nicht in die Suppe gespuckt. Pfui. Gesindel. Ja, wem sagst du das, Chef? Aber wir sind auf sie angewiesen. Chef, wir müssen was unternehmen, sonst hauen sie über die Stränge. Wir sollten diesen Dickens unschädlich machen, ohne dass wir ihn peng. Dein Vorschlag, Harry? Polizei. Ist gut. Hau ab. Schätzchen. Ja, Jim. Schätzchen, vorhin hast du mich gefragt, wie du dich für das Brillantenarmband erkenntlich zeigen kannst. Ja. Unterhalte dich mit Harry, er wird's dir sagen. Na, Sergeant, was gibt's denn? Da ist ein Anruf gekommen, Herr Kommissar, von einem Mädchen. Sie heißt Grit Matthews, ist Tänzerin im Trocadero und derzeitige Freundin von Jim Cooper. Ach ja. Ja, wie geht's denn dem alten Jim? Ja, ich glaube, nicht gar zu gut, hat Schwierigkeiten mit seinen Leuten. Ach, ja. Sollen wir ihn beschützen? Naja, das nicht gerade, aber das Mädchen hat uns einen Tipp gegeben, Herr Kommissar. Im Bananenverkäuferviertel treibt sich ein Mann herum, ein Taschendieb, der soll mit... Hey, das stinkt doch etwas. Wenn uns Jim Cooper einen Tipp gibt, ist immer irgendwas faul daran. Was ist das für ein Mann, dieser Taschendieb? Ein neuer, soll ein ganz rigoroser Bursche sein, heißt Dickens oder so ähnlich, ein Einzelgänger. Und Jim Cooper wird nicht mit ihm fertig? Ja, deswegen hat er uns ja wohl den Tipp gegeben. So weit kommt das noch. Der Mann hat Humor. Aber er hat sich in den Finger geschnitten. Wir werden diesem Dickens kein Haar krümmen. Ja, aber Herr Kommissar, wir müssen Jim Cooper soll selbst sehen, wie er mit ihm fertig wird. Ich fürchte, wir müssen zupacken, Herr Kommissar. Dickens hat einen Mord auf dem Gewissen. Was? Die Leiche aus dem Michigansee, Tom Coughlin. Ach. Ja, Jim Coopers Rechtsanwalt hat $10,000 Belohnung für die Ergreifung des Mörders von Tom Coughlin ausgesetzt. Tja, dann... Dann wollen wir der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen. Da gibt's doch tatsächlich Leute, die behaupten, die Polizei von Chicago sei korrupt. Während nun Kriminalkommissar Hillbilly im Polizeihauptquartier von Chicago alle Hebel der Polizeimaschinerie in Bewegung setzte, um eine umfassende Razzia auf das Bananenverkäuferviertel vorzubereiten, saß die kleine Tänzerin Grit Matthews in der Garderobe des Trocadero-Tanzclubs und ließ das neue Brillantenarmband von ihren Kolleginnen bewundern. Freilich, sie wusste nicht, was sie damit anrichtete, denn eine ihrer Kolleginnen, die vierte von links, war Effi Marconi. Wie wir wissen, war Effi die treu ergebene Freundin von Dickie Dick Dickens. Ein Zufall, gewiss. Aber wie überall in der Welt gibt's auch in Chicago Zufälle. Wie der Fall beweist, gab es sie schon 1924 im Juli. Wie gesagt, im Trocadero-Tanzclub. Was hast du denn da? Echte Brillanten. Seht ihr? Hey, die funkeln. Und blitzen. Ja, toll, was? Mensch, das ist ja toll. Wo ist denn das Armband her? Ach, geschenkt. Na, so ein Kavalier wünsche ich mir auch mal. Du, ich auch. Was, Effi, das wäre eine Sache. Oh ja. Was hast du denn? Du sagst ja gar nichts, Effi. Gefällt's dir nicht? Ach doch, ganz manierlich. Na, sowas. Grit, hast du das gehört? Ach doch, ganz manierlich. Als ob sie haufenweise die brillanten Armbänder zu Hause liegen hätte. Wer trägt denn heute noch Brillanten, ha? Die macht doch nur alt und dick. Puh, die machen gar nicht alt und dick. Bei dir fällt es freilich nicht mehr auf, Grit. Aber lass dir sagen, eine Dame trägt keine Brillanten. Eine Dame bevorzugt's Markt. Also nun hört euch diese Angeberin an. Als ob die schon mal was mit einer Dame zu tun gehabt hätte. Na, wo stammt denn dein Armband her? Aus der vornehmsten Society. Ach. Nämlich vom Arm einer sehr reichen Sockenhalterschnallenfabrikantin. Ja. Da habt ihr es, seht ihr? Sockenhalterschnallen. Schaut euch das hier an. Das stammt vom Arm einer Senatorenwitwe. Smaragden? Ja, das trägt eine Dame. Ein Smaragdenarmband. Von einer Senatorenwitwe. Puh, ist doch bloß billige Imitation. Ha, da sieht man mal wieder, aus was für Verhältnissen du stammst. Als ob mein Freund das nötig hätte. Wer ist denn das schon, dein Freund? Wer kann denn der Deinige sein, ha? Ein Mann, der Brillanten schenkt. Willst du wissen, ja? Na, dann setz dich mal erst hin, sonst fällst du nämlich auf den Hintern. Es ist Jim Cooper. Oui. Jim Cooper? Der ungekrönte König des Südostens? In meinen Augen ist Jim Cooper ein lächerlicher Hosenmatz. Ein was? Ach, ein gerne groß, ein kleiner Schreier. Als Leute, die ihr Handwerk verstehen, stecken Jim Cooper in die Westentasche. Ha, ein Mann wie Dick Dickens holt einmal tief Luft. Und Jim Cooper ist nur noch eine Traueranzeige. Dick Dickens, wer ist denn das nun wieder? Das ist der Mann der kommenden Saison. Tö, dass ich lache. Nur kein Neid, meine Liebe. Mein jämmerlicher Taschendieb ist er. Ein Mann von Welt. Ein Mann, der Smaragden schenkt. Ja, die er geklaut hat. Dazu ist ja deiner nicht einmal in der Lage. Pff, er hat ja schließlich seine Leute, nicht? Und die bringen ihm dann Brillanten. Von einer Sockenhalterschnallenfabrikantin. Du, dein Dicky wird sich schon noch umsehen, hörst du? Der ist früher erledigt, als du Piep sagen kannst. Ja, wenn du wieder mal Smaragden haben willst, musst du schon ins Zuchthaus gehen, um sie dir abzuholen. Was soll das heißen? Was? Was? Soll gar nichts heißen. Ich meine nur, das kann ja passieren, dass er eingelocht wird, ne? Dick! Dick! Dicky! Wo bist du denn, Dick? Effi, du sollst ja die Tür nicht immer so zuschmeißen. Dick! Was ist denn los? Ich denke, du bist in deinem Tanzclub. Ich bin weggerannt, Dick. Mitten aus der Vorstellung. Ich hab dir was Wichtiges zu sagen. Das ist aber Dusel. Ich wollte gerade abhauen. Zur Arbeit? Klar. Oh, tu's nicht, Dick. Ich bitte dich, tu's nicht. Jim Cooper führt was im Schilde. Ich habe sowas Leuten hören. Ich glaube, er will dir die Polizei auf den Hals setzen. Das wäre aber nicht fein von ihm. Die Polizei kann ich fast noch weniger leiden als ihn selbst. Oh, Dick. Dickelein, bitte hör mich an.

Dicke Dick Dickens hatte sie vorher sämtlich gestohlen. Das war das zweite Abenteuer von Dicky Dick Dickens, einem kleinen Taschendieb, der der Polizei bewies, dass er sein Handwerk verstand. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnet Dickens dieses Abenteuer als das heiterste in seiner Laufbahn. Wenn ich nicht, so schrieb er, eine so gesunde Konstitution gehabt hätte, wäre ich in dieser Nacht vor Lachen gestorben. Doch er sollte nicht lange der harmlose Taschendieb bleiben. Versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie Dick Dickens.